Die letzte Sequenz von American Sniper zeigt einen US-Soldaten in einem Irak-Ambiente an einer amerikanischen Flagge im Gegenlicht. Dann sind TV-Aufnahmen bei dieser Musik hier zu sehen, wo die Menschen, viele von ihnen mit dem Star-Spangled Banner in der Hand, den Weg zum Begräbnis des realen Chris Kyle säumen. Das ist patriotischer Kitsch pur. In Eastwoods Film ist dieser Chris Kyle ein All-American Boy und ein brillanter Schütze. Der 11. September ist sein Motiv, in den Krieg zu ziehen, Amerikas Feinde zu bekämpfen. Chris, aufgepumpt, fast aufgedunsen, gespielt von Bradley Cooper, wird Scharfschütze, Sniper und für seine Kameraden zur Legende. Nach 4 Einsätzen im Irak kehrt er körperlich unversehrt zurück. Würde es Sie überraschen, wenn ich Ihnen sage, dass die Navy Ihnen etwas über 160 tödliche Treffer anrechnet? Nein, auch wenn Chris im Irak nicht mitgezählt hat. Er hat immer nur Böse getötet, voller Überzeugung. Ich bin bereit, für meinen Schöpfer zu treten und mich für jeden Schuss zu verantworten. Dann gibt ihm ein Psychologe den Tipp, seinerseits Veteranen zu helfen. Chris wird wieder normal. Seine angedeutete posttraumatische Belastungsstörung erledigt. Schließlich bringt ihn ein anderer Ex-Soldat auf dem Schießplatz um. Solide, spannend, geradlinig, ohne Schnörkel, erzählt Clint Eastwood seine Geschichte und bietet damit Selbstvergewisserung für den US-Kinogänger. Denken Sie manchmal, dass Sie dort Dinge gesehen oder getan haben, die Sie lieber rückgängig machen würden? Oh, so bin ich nicht, nein. American Sniper ist Legendenbildung nach dem Motto des alten Großen des Western-Kinos John Ford, der meinte, wenn die Wahrheit nicht ausreicht, erzähle die Legende. In American Sniper wird weder der Irakkrieg noch seine Legitimierung als Teil des War on Terrorism in Frage gestellt. Dass die Bush-Administration den Einmarsch in den Irak mit vorgegaukelten Massenvernichtungswaffen legitimierte, pa, was soll's, wir sind halt im Kino. Und da sind die Iraker die gesichtslosen Bösen, wie sie einst im Western die Indianer waren. Ich habe einen verdächtigen Mann mit einem Handy, der den Konvoi beobachtet. Over. Wenn Sie glauben, dass er Truppenbewegungen meldet, haben Sie grünes Licht. Ihre Entscheidung, over. Natürlich weiß auch Clint Eastwood, dass es heute nicht mehr möglich ist, einen reinen John-Wayne-Typ durch die Geschichte zu jagen. Ein zeitgenössischer Kriegsheld hat sein Quäntchen posttraumatische Belastungsstörung aus dem Einsatz mitzubringen. Ich bin in den Staaten. Du bist zu Hause? Wo steckst du? Ich hab wohl etwas Zeit gebraucht. Soweit die Story. Und mit ihr hat nun der alte konservative Haudegen Clint Eastwood in den USA eine Kontroverse zwischen rechts und links losgetreten. Der linke Noam Chomsky, seit Jahren heftiger Kritiker der US-Politik, stellt die rhetorische Frage, was die Verehrung eines kaltblütigen Killers in einem Film über das amerikanische Volk aussagt. Regisseur Clint Eastwood seinerseits nimmt für sich in Anspruch, nur gezeigt zu haben, was der Krieg aus einem Menschen mache. Doch die Frage, wer Recht hat, ist genauso naiv, als wolle man fragen, ob der Brad Pitt-Kriegsfilm Herz aus Stahl oder die Catherine Bigelow-Filme The Hurt Locker und Zero Dark Thirty gegen den Krieg oder gegen die Folter sind. So geht Hollywood eben nicht. Wäre diese Frage nämlich eindeutig zu beantworten, dann hätten die Regisseure wie jetzt auch Clint Eastwood etwas falsch gemacht. American Sniper lockte, weil er so bemüht ist, jenseits aller Ideologie zu erzählen, in den USA sowohl linke Kritiker wie rechte Befürworter ins Kino. Damit hat American Sniper seine vornehmliche Aufgabe erfüllt. Man kann alles hineinlesen in diesen Film, und das ist Absicht, weil Voraussetzung dafür, dass er weltweit an den Kassen funktioniert. Dieser ökonomische Plan ist bei American Sniper aufgegangen. Nie hat Eastwood einen erfolgreicheren Film gedreht.